Hallo, mein Name ist Natalia. Ich bin Polin und lebe derzeit mit meiner Familie in der Schweiz. Ich bin glückliche Ehefrau und die Mutter von zwei kleinen blonden Engeln. Wenn du dieses Video anschaust, hast du oder hat jemand aus deinem Bekanntenkreis vielleicht Schwierigkeiten damit, schwanger zu werden. Ich kann wirklich sehr gut nachvollziehen, was du durchmachst, denn da war ich ja auch. Ich habe an diesem wirklich schmerzhaften Problem auch so sehr gelitten. Ich erinnere mich, wie schwierig diese Unfruchtbarkeit für mich und für unsere Ehe war. Aber ich möchte dir jetzt sagen, dass du wirklich etwas tun kannst, egal wie die Diagnose lautet. Es geht nur um dein Herz. Die Geschichte, die ich mit dir teilen möchte, ist wirklich einfach. Zusammen mit Jesus veränderte ich die Überzeugung in meinem Herzen in diesem Bereich. Ich hörte auf zu glauben, was die Ärzte sagten, und ich begann zu glauben, was Gott über das Kinderkriegen sagt. Denn nur darum geht es. Also, damals versuchten mein Mann und ich mehr als 4 Jahre lang schwanger zu werden. Ja, 4 lange schmerzhafte Jahre. Wir probierten unterschiedliche medizinische Behandlungen aus. Wir ließen uns mehrfach auch im Krankenhaus untersuchen. Ein Arzt meinte sogar, dass in meinem Fall nur die In-vitro-Befruchtung funktionieren würde. Ich war wirklich verzweifelt. Alles, was auch nur irgendwie mit Babys und Mutterschaft zu tun hatte, bedeutete mir bloß Schmerz. Die meisten unserer Freunde hatten zu dieser Zeit alle schon Babys. Es war eine Qual für mich, dass wir keine Aussicht auf Erfolg hatten. Ich ging durch verschiedene Phasen, durch Depression und Frustration, durch Gleichgültigkeit und Wut auf Gott. Ich könnte viel darüber erzählen, aber vermutlich können nur diejenigen, die eine ähnliche Situation erleben oder erlebt haben, das wirklich nachvollziehen. Damals verstand ich diese ganze Situation überhaupt nicht. Ich bin gläubig und zu erleben, dass Gott nichts tat und mich solch eine lange Zeit so leiden ließ, verwirrte mich zutiefst. Dennoch und trotz all des Schmerzes, mit dem ich kämpfte, schaffte ich es, all das Leid und die Entmutigung beiseite zu schieben, die ich erlebte. Und ich erklärte mir selbst, dass Gott wahrhaft gut ist. Er ist nichts als gut. Er ist Liebe. Das mag jetzt nur wie eine Parole klingen, aber wenn ich zurückblicke, kann ich feststellen, dass das ein wirklicher Meilenstein dieses ganzen Prozesses war. Denn wie können wir Gott überhaupt um Hilfe bitten, wenn wir noch nicht einmal von seiner Güte überzeugt sind? Das macht keinen Sinn und ist auch nicht logisch für mich. Und weißt du was? Ich bin so, so froh, dass ich mein Herz damals nicht total verhärtete und dass ich mit Tränen in den Augen immer noch davon überzeugt war, dass diese Situation nicht Gottes Wille für mich ist. Dass eine christliche Frau keine Kinder bekommt, ist niemals Gottes Plan. Punkt um. Komm schon, die Bibel ist da so klar. Kinder sind ein Segen Gottes. Wir sind ja schon gesegnet mit jedem geistlichen Segen der Himmelswelt. Und Kinder sind ein Teil davon. So ist es. Ich begann also zunächst, Gott zu fragen, was da schief läuft. Das war tatsächlich der schwierigste Teil von allem. Denn ich musste in meinem Herzen feststellen, dass ich dort etwas korrigieren musste. Und zwar bei mir, nicht bei Gott. Kurz nachdem Gott mir durch den Bibelvers gezeigt hatte, dass ich für meinen Glauben kämpfen musste, erlebte ich solch eine heilsame Zeit. Ich war mir so sicher, das war wunderbar. Okay, der kam für meinen Glauben. Was bedeutete das? Ich war damals schon einige Jahre lang Teil einer örtlichen Gemeinde und ich hatte eine Menge über Glauben gehört. Zum Beispiel, wie wichtig es ist, zu glauben und dass wir Männer oder Frauen des Glaubens sein sollen. Oder dass ich mit meinem ganzen Herzen dem Wort Gottes glauben sollte, um ein siegreiches Leben zu führen. Aber niemand hatte mich jemals gelehrt, wie das geht. Wie kann ich wirklich glauben? Wie schaffe ich es praktisch, wirklichen Glauben in meinem Herzen zu haben? Zeitlich perfekt passend hörte ich Reinhard Hirtler auf einer Konferenz in Polen über dieses spezielle Thema lehren. Endlich bekam ich meine Antwort. Das war für uns wirklich eine große Sache, was wir da über den Glauben und seine Prinzipien hörten und über das Herz und wie es funktioniert und so. Oder über die Kraft der Meditation, über Gottes Versprechen. Das alles war für uns wirklich lebensverändernd. Also zuerst wurde mir klar, dass ich Glauben mit Hoffnung verwechselt hatte. Das mag seltsam klingen, aber so war es. Immer wenn ich betete, dachte ich ja, das sei aus Glauben. Aber in Wirklichkeit war es nur Hoffnung. Glaub mir, das ist ein großer Unterschied. Ich hatte so viel Zeit damit verbracht, jeden Monat zu bekennen, dass ich schwanger werden würde. Ich deklarierte hunderte Male, dass dies der Monat sein würde, in dem ich die zwei Linien auf meinem Schwangerschaftstest sehen würde. Aber es hatte sich in all diesen Jahren nichts geändert. Es lief also augenscheinlich etwas falsch. Mir wurde klar, dass ich in Wirklichkeit einfach nicht glaubte, dass ich schwanger werden würde. Das war der größte Schock für mich. Wirklich. Aber es war wahr. Der schwerste Teil des Ganzen war, mir selbst einzugestehen, dass ich nicht glaubte. Ich sage dir, es tat so weh, als ich das bekannte. Ich erinnere mich, dass Reinhard einmal sagte, dass es nichts Schöneres gibt, als wenn einem das eigene Herz offenbart wird. Nachdem ich all das erlebt hatte, kann ich dem voll und ganz zustimmen. Es ist schmerzhaft und unbequem, aber so wunderbar. Es ist es so wert, das zu erleben. Nachdem mir das klar geworden war, hörte ich auf mich zu schauen und selbst etwas zu tun. Ab diesem Moment wusste ich genau, was das wahre Problem war, das ich lösen musste. Es war nicht Gott, den ich überzeugen musste, sondern es war mein eigenes Herz. Also, wenn du nun mit dem gleichen Problem zu tun hast, vergiss bitte all diese religiösen Konzepte, die du vielleicht gelehrt wurdest. Vielleicht musst du mehr beten, zu bekommen, was du dir wünschst. Oder tu dieses, tu jenes. Oder gar die schlimmste Aussage von allen. Vielleicht ist es Gottes Wille, dass du durch dieses Problem gehst, weil er dich etwas dadurch lehren will. Nein, nein, nein, wirklich nein. Welch ein Gott wäre das, der so etwas tut? Weißt du, in diesem Augenblick versprach ich mir selbst eins. Ich wollte nie mehr rechtfertigen oder glauben, dass es Gründe dafür gibt, warum ich momentan nicht erlebe, was uns bereits durch Christus garantiert ist. Das ist so schlimm. Sicher ist es zunächst einfacher, aber es kann dein Herz wirklich durcheinander bringen. Ich wusste also nun, dass ich meinen Herzensglauben verändern musste. Ich war damals so froh, weil ich endlich wusste, wie ich das machen musste. Ich musste Gottes Versprechen meditieren. Ich folgte also einfach Reinhards Ratschlägen und begann, sie umzusetzen. Ich begann, Gottes Versprechen bezüglich Kinderkriegen zu meditieren. Ich meditierte grundsätzlich jeden Tag. Normalerweise stellte ich mir irgendeine Entspannungsmusik an und kam selbst zur Ruhe. Ich achtete auf eine ruhige Atmung, um mich zu konzentrieren. Dann begann ich, die jeweiligen Bibelverse zu wiederholen, die mit dem Kinderkriegen zu tun hatten. Ich stellte mir vor, schwanger zu sein und unsere Familien und allen Freunden diese gute Nachricht mitzuteilen. Ich sah uns wirklich lächeln und spürte diese Freude. Ich stellte mir vor, wie ich mein kleines Baby hielt und liebkoste. Ich stellte mir vor, wie ich meinen Säugling stillte, die Windeln wechselte oder es genoss, einen Spaziergang mit dem Kinderwagen zu machen und so fort. Ich dachte in meiner Vorstellung tatsächlich an all das, was ich zu jener Zeit nicht hatte. Am wichtigsten und am schwierigsten zugleich war es für mich in diesen Momenten, meinem eigenen Schmerz zu begegnen. Ich musste ihn wahrnehmen, aber nicht zu lange darin verharren, sondern mich immer neu auf das konzentrieren, was Gott verspricht. Oft war das nicht so einfach, denn zu jener Zeit war es so normal für mich, jeden Tag traurig zu sein. Ich konnte zwar äußerlich lächeln und glücklich wirken, aber innerlich spürte ich ununterbrochen großen Kummer. Also wenn ich mir vorstellte, eine Mutter zu sein, weinte und schrie in mir alles laut, das stimmt doch gar nicht. Manchmal war es wirklich schrecklich, diese scheinbare Lüge weiterzuverfolgen und die innere Stimme zurückzuweisen. Ich weinte wirklich viel, aber ich gab nicht auf. Nach einigen Wochen mit diesen Meditationen glaubte ich schließlich. Ich erlebte endlich diesen wunderbaren Augenblick in meinem Leben, wo ich mein Herz mit der Wahrheit überzeugt hatte und den Unglauben durch Glauben ersetzt hatte. Wow, das war so begeisternd, so kraftvoll, so wunderbar und so wahr. Das war tatsächlich einer der wunderbarsten Momente in meinem Leben. Ich werde das nie vergessen. Ich war auf dem Weg von der Arbeit nach Hause und dachte wie gewohnt über meine schreckliche Situation nach. Doch plötzlich wusste ich, dass ich etwas verändert hatte. Etwas war anders. Ich nahm wahr, dass etwas in mir fehlte. Ab diesem Moment fühlte ich mich nicht mehr traurig und depressiv, wenn ich über Schwangerschaft nachdachte. Das zweite, was ich wahrnahm, war ein Gefühl, als wäre ich im Himmel. Ich empfand die wunderbarsten Gefühle, die man sich nur vorstellen kann. Überdies spürte ich diese Überzeugung in mir, diese klare Sicherheit, dass ich endlich nach all diesen Jahren schwanger werden würde. In mir gab es nicht mehr den geringsten Zweifel darüber. All der Kummer und der Schmerz, die mich ununterbrochen begleitet hatten, waren einfach weg, einfach verschwunden. Es fühlte sich an, als hätte mir jemand einen schweren Rucksack vom Rücken genommen. Das war ein wirklich, wirklich wunderbarer Augenblick. Und dann wusste ich einfach, dass ich endlich glaubte. Ich hatte endlich wahren Glauben im Herzen. Kurze Zeit später machte ich zum gefühlt 100. Mal einen Schwangerschaftstest. Und er war selbstverständlich positiv. Ich war extrem glücklich und aufgeregt. Aber weißt du, was das Lustigste war? Ich war kein bisschen erstaunt, denn ich war schon vorher so sicher, dass ich schwanger war. Ich hatte die Überzeugung und das Vertrauen schon in meinem Herzen. Die Lektion, die ich daraus gelernt habe, ist, dass ich genau weiß, ob ich glaube oder nicht. Wenn ich nicht glaube, höre ich auf, mein Herz zu täuschen. Denn, glaube mir, es ist unmöglich, unser Herz zu täuschen. Ich identifiziere einfach den Unglauben und bekenne ihn von mir selbst. Dann meditiere ich Gottes Wahrheiten und schaffe mir Bilder im Herzen. So korrigiere ich falsche Herzensüberzeugungen und überschreibe sie mit richtigem Glauben. Das mache ich einfach so lange, wie es eben dauert, bis ich glaube. Wenn ich heute darüber nachdenke, kann ich bezeugen, dass diese Erfahrung wirklich nicht einfach für uns war. Ich meine sogar, dass dies das Krasseste war, was wir in unserer Ehe bisher erlebt haben. Aber obwohl es wirklich seltsam anmutet, bereuen wir es nicht. All die Tränen, die ich geweint habe, sie sind es wert, denn ich habe zur Freude in Jesus gefunden, egal wie unsere Umstände sind. Wir sind Gott so dankbar, dass er uns gezeigt hat, wie wir leben sollen, wie wir wirklich glauben können und wie wir Frieden und Freude in ihm haben können, trotz der Probleme, denen wir täglich begegnen. Jetzt bin ich mehr als überzeugt davon, dass all der Schmerz und das Leid nicht Gottes Plan waren. Daran gibt's nichts zu zweifeln. Ich bin außerdem davon überzeugt, dass unsere erste Tochter jetzt einfach älter wäre, wenn ich früher wahren Glauben gehabt hätte. So, jetzt weißt du, wie das bei mir gelaufen ist. Ich hoffe wirklich, dass du das einfach ergreifen und all die Ratschläge auf deine Situation anwenden kannst. Glaube, dass Gott gut ist und dass er Liebe ist. Glaube, dass er nur gute Dinge für dich bereitet hat. Denk dran, zu prüfen, was da in deinem Herzen ist. Schau, ob es irgendwo in deinem Herzen eine falsche Glaubensauffassung gibt, die korrigiert werden muss. Wenn du sie findest, bekenne sie einfach und verändere sie. Du weißt jetzt wie. Dann nimm dir Zeit zum Meditieren. Nimm alle Versprechen Gottes bezüglich Babys und denk immer wieder darüber nach. Stell dir in allen Einzelheiten und mit allen Gefühlen vor, wie du Mutter oder Vater bist. Schau deinen eigenen Schmerz an. Lass deine Tränen zu, wenn du das brauchst. Sorg dafür, dass du ohne Angst durch diesen Prozess gehst, denn du weißt, dass am Ende der Sieg auf dich wartet. Jesus hat bereits getan, was nötig war. Stell dir vor, wie Gott in seiner Güte dich mit einem Baby segnet. Vielleicht möchtest du mich nun fragen, wie lange kann das denn dauern und woher weiß ich, dass ich durch bin? Vertrau mir, du wirst es ohne Zweifel wissen. Es ist unmöglich, diesen Augenblick zu versäumen. Bleib einfach dran, bis du dir sicher bist, dass es schon vollbracht ist. Gib nicht auf. Ich habe keine Ahnung, wie lange es bei dir dauern wird, bis du deine Herzensüberzeugung verändert haben wirst. Aber ich bin mehr als sicher. Ich bin so überzeugt und glaube, wenn du diese Prinzipien anwendest, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis du den Durchbruch in deinem Leben erleben wirst. Und am Ende wirst du sagen können, ja, kein Zweifel, ich glaube.